WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen zu dem Hörspiel, das Sie an diesem Freitag hier erwartet und über das ich gleich etwas erzähle. Wenn Sie diese Infos aber gern früher und frei Haus hätten, das ist auch kein Problem, wenn Sie den WDR-Hörspiel-Newsletter bestellen. Dann bekommen Sie Highlights und Hörspieltipps frei Haus, jede Woche. Infos dazu unter hörspiel.wdr.de. Heute geht's ums erfolgreiche literarische Schreiben und da gibt es ja den Trend, dass die Erfolge verstorbener Autoren, die den Verlagen so viel eingebracht haben, einfach fortgeschrieben werden von eigens dafür engagierten, mal mehr, mal weniger begabten Nachfolgern. Stieg Larsson oder Douglas Adams Ideen und Figuren zum Beispiel blieben so gegenwärtig über ihren Tod hinaus. So schön es sein mag, mit ausgedachten Morden Geld zu verdienen, deutlich weniger glamourös ist es vermutlich, Morde aufzuklären. Und hier geht's heute um die Frage, was passiert eigentlich, wenn die glamouröse Literaturwelt auf den unpoetischen Ermittleralltag trifft? Und steckt hinter jedem großen Literaturerfolg wirklich nur ein großer Geist? Im hier folgenden Fall scheint eine erfolgreiche Krimiserie eine ganze Mordserie an ihren Autoren nach sich zu ziehen. Tut mir leid, Mann. Ich dachte schon, du kommst nicht, du feiger Hund. Dienstagabend habe ich mal Boxtraining, weißt du doch. Na? Kleiner Kampf gefällig? Lass das, ich mag das nicht. Warum gehst du nicht mal mit? Ich verzichte. Du bist die Faust und ich bin das Hirn. Okay, okay. Wie Schimanski und Tanner. Ich habe mir was überlegt. Ja? Mir reicht's ja. Ich hab's satt endgültig. Was meinst du denn? Na, wie er mich behandelt, dieses Bevormunden, das Rumschubsen und die Verbote. Meine Eltern sind auch nicht die coolsten. Interessiert nichts, nur sein Schnaps. Hier auf dem Land habe ich keine Chance. Was willst du tun? Etwa abhauen? Mein Onkel hat mir angeboten, ich könnte bei ihm wohnen. In Köln. Da würden sich Möglichkeiten eröffnen. Auf was ganz Großes. Dein Vater lässt dich nie gehen. Der kommt ohne dich doch überhaupt nicht mehr zurecht. Ich weiß. Pass auf. Wir erteilen ihm eine Lektion. Wir maskieren uns, wir lauern ihm auf hinter der Kirche und dann BÄM! Nein, machen wir nicht. Och. Es wird Zeit, erwachsene Entscheidungen zu treffen. Aha. Und welche? Wir werden ihn töten. Bestseller-Killer von Georg K. Beres. Regie Thomas Werner. Morgen, Chris. Morgen, Luisa. Ja. Schon gefrühstückt? Ja, nicht mal einen Kaffee. Sei froh. Das ist kein schöner Anblick. Aha. Hier geht's lang. Ja. So. Oh, sieht ja reichlich wüst aus. Mhm. Was liegt vor? Männliche Leiche, 42 Jahre, ein Röll Siegfried. Beruf? Anwalt. Und er wurde nicht bloß ermordet. Sondern was? Komm mit. Hallo, Tim. Ah, grüß dich, Christoph. Hey, passt auf. Herr Tim, bin nicht in die Blutlagen, ja, bitte, ja? Ja, sieht aus wie im Skandinavien-Krimi, hä? Was mit seinen Händen? Alle 10 Finger sauber abgetrennt am unteren Glied. Mit einem extrem scharfen Instrument, würde ich sagen. Skalpell? Na, eher eine zweischneidige Waffe, was Scherenartiges oder so. Okay, wir haben nichts in der Art gefunden. Geflügelschere. Kann er bei Bewusstsein gewesen sein, Tim? Ja, bei vollem Bewusstsein. Deswegen musste er auch geknebelt werden, damit die Nachbarn seine Schmerzensschreie nicht hören. Und wir haben auch nichts gehört. Aber wo sind die abgeschnittenen Finger? Weg. Wahrscheinlich mitgenommen. Irgendwelche Hinweise auf den oder die Täter? Nee, bisher haben wir nichts Verwertbares gefunden. Der Mann ist seit circa 10 bis 12 Stunden tot. Ah, Tatzeit also gestern Nacht zwischen 10 und 12 Uhr. Ja. Ja. Todesursache kann ich noch nicht benennen. Was? Nicht der Blutverlust? Nein, der hat nicht gereicht. Wir müssen die Obduktion abwarten. Sag mal, Tim, gab's das nicht schon mal Anfang des Jahres? Du meinst toter Mann vom Computer? Ja. Geknebelt und gefesselt ohne Finger? Aha. Ja, ich meine, der Kollege Meurer hätte so einen Fall bearbeitet. Okay, Olli ist im Moment nicht greifbar. Ah, so dann. Dann nicht. Also, ich bin fertig. Bis dann. Tschüss. Jo, danke, Tim. Tschüss. Er saß also genau so vor seinem Schreibtisch. Aha. Mit Blick auf den Computer. Und er war hochgefahren. Irgendwas Bestimmtes auf dem Bildschirm? Nee. Aber natürlich checken wir die Dateien noch. Wer hat ihn gefunden? Sein Kompagnon. Dr. Spandau. Sein Büro liegt auf der anderen Seite des Flurs. Aha. Spandau? Meier Spandau. Genau wie mein Großvater väterlicherseits. Albrecht Kaspar Meier Spandau. Kommissar Chris Rautenbach. Ja. Sie haben Herrn Roll heute früh entdeckt? Richtig. Sie sehen mich fassungslos über den Verlust. Interessante Wanddeko haben Sie hier. Ja, steht für die Beharrlichkeit und Effizienz, mit der ich meine Fälle bearbeite. Die Mandanten sind immer so beeindruckt. Sind das mittelalterliche Folterinstrumente? Das da ist ein sogenannter spanischer Stiefel. Damit wurden dem Delinquenten bei der peinlichen Befragung die Unterschenkel gequetscht. Sehr schmerzhaft. Und das da? Das ist eine Kopfzwinge. Ah, interessantes Hobby. Ist Ihre Sammlung eigentlich vollständig? Natürlich nicht. Immer wieder entdecke ich auf Flohmärkten neue, unbekannte Schätze. Nein, das meine ich nicht. Ich wollte wissen, ob jetzt ein Instrument fehlt, das gestern noch da war. Sie wollen andeuten... Hören Sie, ich sammle diese Instrumente nicht, um sie zu benutzen. Ich habe überhaupt keinen Grund, gegen meinen Kompagnon tätig zu werden. Ja, was ist nun? Fehlt ein Folterwerkzeug? Ja, soviel ich sehen kann, ist alles vorhanden. Wieso? Ihr Kompagnon starb nicht an Herzversagen. Er wurde ermordet. Ihm wurden die Finger abgeschnitten. Ja, das ist mir nicht entgangen. Haben Sie eine Ahnung, was der Grund sein könnte? Verstümmelungsstrafen wurden im Mittelalter oft verhängt. Und in welchen Fällen schnitt man Finger ab? Je nach Sachlage. Bei geringfügigem Diebstahl, sogenannter Beutelschneiderei oder bei Jagdfrevel. Bei Delikten wie Falschspiel, Urkundenfälschung oder bei schwerer Körperverletzung wurde die Hand als Ganzes abgeschlagen. Und welches Delikt könnte bei Ihrem Kompagnon vorgelegen haben? Bedauere, dazu fehlen mir die Informationen. Röll und ich, wir kennen uns vom Jurastudium. Aus einer Laune heraus haben wir eine gemeinsame Anwaltskanzlei eröffnet. Jeder arbeitet für sich, wir tauschen uns wenig aus. Hatte Roll Feinde? Feinde? Wir sind Anwälte, Frau Kommissarin. Man erwartet Wunder von uns. Aber manchmal gelingt es uns eben nicht, Mandanten vor einer Haft- oder Geldstrafe zu bewahren. Da bauen sich schon mal Frust und Wut auf. Rolls Büro wurde durchwühlt. Können Sie sich vorstellen, nach was der Täter gesucht hat? Nein, diese Unordnung hat nichts zu bedeuten. Ja. Bei Roll sieht es immer so aus, als hätte ihn Einbrecher heimgesucht. Er war ein Chaot. Wie war das denn nun, heute früh? Ja, ein Tag wie sonst auch. Normalerweise beginnen wir zusammen um 8 Uhr mit einer Tasse Kaffee. Mhm. Also heute Morgen öffnete ich seine Tür und da saß er an seinem Schreibtisch, tot. Mhm. Hatte Röll Angehörige, die wir benachrichtigen müssen? Er hat keine Familie und seine Lebensgefährtin hat sich vor 4 Monaten von ihm getrennt. Und? Ja, weil er für eine Beziehung keine Zeit mehr erübrigen konnte wegen seiner Nebentätigkeit. Mhm. Nebentätigkeit? Er hat Kriminalromane verfasst für eine Serie des Herodes Verlag, Moloch City. Ziemlich erfolgreich, soviel ich weiß. Muss man die kennen? Ich jedenfalls nicht. Ist gestern etwas Ungewöhnliches vorgefallen? War Röll anders als sonst? In keinster Weise. Er war wie immer dynamisch und sprühend vor Aktivität. Ich habe mich von ihm verabschiedet, als ich gegangen bin, so gegen 19 Uhr etwa. Das war's. Nein, halt. Hm? Da war noch was. Ja? Dieses Individuum. Ein später Mandant? Ich hatte nicht den Eindruck, dass er kam, weil er Rechtshilfe benötigte. Was meinen Sie? Es schien mir mehr so, als würden sich die beiden kennen, aus anderen Zusammenhängen. Wir sind uns begegnet, als ich Rolls Büro verließ. Können Sie den Mann beschreiben? Aber sicher. Dann kommen Sie bitte morgen Vormittag ins Präsidium. Wir erstellen dann ein Phantombild. Danke. top saniert und direkt am Stadtgarten gelegen. Anwalt müsste man sein. Nanu, nicht abgeschlossen? Psst, Chris, hörst du das? Da ist jemand in der Wohnung. Du hast recht. Pass auf. Einen schönen guten Tag. Ach, wer sind Sie? Polizei. Mein Name ist Luisa Stepanek und das ist mein Kollege Rautenbach. Polizei? Mordkommission. Wie kommen Sie hier rein? Ich habe einen Schlüssel. Aha. Ich bin Nela Öztag, Cheflektorin beim Herodes Verlag. Hier meine Karte. Sigi und ich, Herr Röll und ich, wir arbeiten zusammen. Sie wollen nicht zufällig Beweismaterial beseitigen? Was für Beweismaterial? Aber Sie wissen schon, dass Herr Röll tot ist. Ja, und das ist verdammt ärgerlich. Wer hat Sie informiert? Sein Kompagnon hat mich benachrichtigt. Wie fürsorglich von Herrn Spandau. Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit Herrn Röll denn aus, Frau Öztag? Da muss ich weiter ausholen. Holen Sie aus? Begonnen hat es vor 6 Jahren mit Guido Kaltenbrunn, einem bis dahin eher mittelmäßigen Autor. Ja und? Dann schrieb er ein Manuskript, das mich sofort elektrisierte. Das wurde unser Band 1 der Krimireihe Moloch City. Oh, da habe ich heute schon mal von gehört. Kennen Sie nicht? 5 Romane auf 450 Seiten, Übersetzung in 32 Sprachen, 63 Millionen Auflage weltweit. Allein in Deutschland 3,6 Millionen verkaufte Exemplare. Das ist Moloch City. Hm. Das erste Buch bekam nur ein paar brillante Kritiken. Das zweite verkaufte sich schon besser. Das dritte war gleich nach dem Erscheinen der Bestseller der Saison. Und das vierte? Das vierte war auf dem Markt. Da starb Kaltenbrunn an einem Herzinfarkt. Wir mussten die schmerzliche Lücke füllen. Ich fand Marc-Jan Peters, einen routinierten Heftchenautor. Er musste lediglich ein halbfertiges Manuskript, das Kaltenbrunn hinterlassen hatte, zu Ende bringen. Vor einem halben Jahr kam es raus. Am Tag drauf starb Peters. Wie? Einfach so? Nein, er wurde ermordet. Ach. Der Mord konnte nie aufgeklärt werden. Gott sei Dank hat sich dann Sigi bereit erklärt, die Serie weiterzuführen. Er hatte schon für einen anderen Verlag erfolgreich als Serienautor gearbeitet, unter Pseudonym. Es war nicht leicht, ihn zum Herodes Verlag zu kriegen. Und jetzt ist Siegfried Röll tot. Seit wann läuft Ihre Affäre? Ist es relevant? Was relevant ist, entscheiden wir. Seit Beginn seiner Tätigkeit für den Verlag. Aber es war keine Affäre, es war bloß Sex, ohne weitere Ansprüche. Ihr Ehemann hat das Verhältnis geduldet? Ich bin Single, genau wie Sigi. Wo waren Sie gestern Nacht? Im Verlag. Ich hatte zu tun, alleine. Solche Alibis sind uns die liebsten. Sie haben uns übrigens immer noch nicht erklärt, was Sie hier in Rölls Wohnung zu suchen haben. Es gibt berufliche Sachen zu klären. Mit einem Toten? Ich wollte mich überzeugen, wie weit Sigi mit seinem Text für Band 6 ist. Wir haben eine Deadline. Treffender Begriff. Deadline. Oh, toll, dass du wieder da bist. Hey, Luisa. Sag mal, warum hast du nicht Bescheid gesagt? Wir haben dich vermisst, Oliver, echt. Ich hätte dich doch abholen können. Ja, Mensch. Ja, klar, danke. Ich wollte keine Umstände machen. Wie war's denn? Du, toll, ganz toll. Naja, wie das eben so ist. Therapiesitzungen, Meditation, Vorträge und Leerlauf. Viel Leerlauf. Ja, jedenfalls sagen die Ärzte, ich könnte meinen Dienst wieder versehen. Fühlst du dich dann jetzt wieder besser? Schön, dann bist du ja im richtigen Moment gesund geworden. Wir arbeiten gerade an einem seltsamen Fall. Toter Mann am Computer. Finger ab. Sagt dir das was? Finger ab? Oh. Ja, klar. Das ist einer der Mordfälle, die ich nicht abschließen konnte. Und wie weit warst du, bevor du in Reha gegangen bist? Peters. Er hieß, glaube ich, Marc Peters, Krimiautor. Man fand ihn gefesselt und geknebelt vor seinem Computer. Tot. Finger abgetrennt. Und im Computer fehlten sämtliche Dateien. Wie bei uns. Bei uns auch? Hast du den Bericht noch nicht gelesen? Alle Daten in Rolls Computer wurden gelöscht. Sie versuchen gerade, sie wiederherzustellen. Oliver, hat das bei Peters Festplatten geklappt? Ja, schon. Aber sie enthielt nur belanglose Notizen, Fragmente für andere Buchprojekte. Der E-Mail-Account hat auch nichts hergegeben. Ja, und sonst? Der Täter hat keine Spuren hinterlassen. Die wenigen Verdächtigen hatten Alibis. Das Ganze blieb ein Rätsel. Vielleicht habt ihr einfach eine Verbindung übersehen. Na ja, jetzt mach mal einen Punkt, Chris, ja? Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Es gab keinen Hinweis, dem wir nicht nachgegangen sind. Aber sie führten immer nur in Sackgassen. Ich kam mir vor wie ein Labyrinth ohne Ausgang. Hilflos, verloren, ausgelaugt. Aber ihr wisst ja, wie sowas an einem... Entschuldige, ja. Olli. Tut mir leid, also du bist gerade erst wieder zurück und wir wollten dich nicht gleich... Ist schon gut, Luisa, ist gut. Was soll's? So schnell wie diesmal bist du ja noch nie mit einer Autopsie fertig geworden. Ach komm, ich bin schneller als ihr glaubt. Ja, ihr lasst euch doch immer so viel Zeit, bevor ihr mal zu mir runterkommt, ja? Naja, ist ja auch nicht gerade gemütlich in der Pathologie, was? Hallo Tim. Ach, guck an, Oliver. Lange nicht gesehen. Ja, ich habe eine kleine Auszeit genommen. Gesundheitliche Gründe. Und? Wieder fit? Muss. Na, lass mal hören, Tim. Was hast du? Also, Siegfried Röll hatte 1,5 Promille im Blut. Außerdem konnte ich Rhypnol nachweisen, 16 Milligramm. Na also. Das Instrument, mit dem man seine Finger separierte, war eindeutig zweischneidig, mit ziemlicher Sicherheit ein Bolzenschneider. Die Verstümmelungen erfolgten ante morte. Als er noch lebte? Ja. Und die Todesursache? Ersticken. Der Knebel wurde ihm zu tief in den Hals gerammt. Todeszeit zwischen 23 und 23.30 Uhr. Ein Unglücksfall? Der Täter wollte ihn gar nicht umbringen, nur Angst machen? Peters. Mark Peters ist genauso an seinem Knebel erstickt. Es waren keine Unfälle, sondern Morde. Das ist ein Muster. Heißt das, wir haben es mit einem Serientäter zu tun? Zwei hofft ihr gleich wieder zusammen. Ja. Quatsch nicht rum, setz dich. Ach, ihr habt ja auch die Hühnerschenkel genommen. Ja, das ist ja das Einzige, was sie so einigermaßen hinkriegen hier. Also, ich habe Erkundigungen eingezogen über Cheflektorin Nelja Öster. Ja? Sie ist alleinerziehend, besitzt ein Haus in Hahnwald und hält 15% Firmenanteile am Herodes Verlag. Mhm. Ja, dann würde ich an ihrer Stelle dafür sorgen, dass die Erfolgsserie weiterrollt. Ne? Ja. Du meinst, sie hätte kein Motiv, ihre Autoren abzuservieren? Ja, und wenn es Streit gab, ums Prestige, um Honorare, um Lizenzen und sowas? Naja, also damals erschien sie mir nicht verdächtig. Na komm, hört auf. Wir verzetteln uns in Mutmaßung echt. Na, was glauben wir denn eigentlich, wie der Mord an Röll genau vonstatten gegangen ist? Ich stelle mir den Tathergang folgendermaßen vor. Es ist Abend. Roll sitzt am Computer, schreibt. Mhm. Sein Kompagnon Spandau verabschiedet sich, lässt noch einen ihm Unbekannten rein. Ja, gegen 19 Uhr. Ja, also, aber sagt er. Sagt er. Ein Bekannter von Roll, vermutlich. Ja. Oder ein Kollege. Ja. Dann trinken Sie was und der Besucher mischt K.O.-Tropfen ins Glas. Rohypnol. Ja, sonst hätte Röll nicht ohne weiteres fesseln können. Ja. Mhm. Okay, Röll bricht also zusammen. Der Besucher fixiert ihn auf seinem Stuhl und knebelt ihn. Und wartet ab, bis er wieder zu sich kommt. Denn er legt Wert darauf, dass sein Opfer bei Bewusstsein ist, wenn er operiert. Ja, aber warum schneidet er Röll die Finger ab? Will er eine bestimmte Information von ihm haben und droht ihm mit Verstümmelung? Und Röll gibt ihm diese Info. Aber erst nach dem 10. Finger? Sehr unwahrscheinlich. Und noch unwahrscheinlicher, dass es bei Peters genauso ablief. Nein, für diese abgetrennten Finger muss es einen anderen, triftigen Grund geben. Ja. Ich habe einen Verdacht, wo diese Finger abgeblieben sind. Hm? Tatsächlich? Ja. Hier, bei uns in der Kantine. Oh. Ich habe mal Rolls Finanzen gecheckt. Hm? Als Anwalt verdient er ja erstaunliche Summen. Aber was er als Autor einsackt, das ist die Härte. Meine Herren. Und wisst ihr was? 3 Tage vor seinem Tod hat er 250.000 Euro überwiesen an einen A.K. Meyer Spandau. Meyer Spandau, Herr Kommissar. Das Phantombild machen wir gleich. Zuvor ein paar Fragen. Ja, falls Sie nicht meine anwaltliche Schweigepflicht tangieren. Nein. In Rolls Schreibtisch wurde Kokain sichergestellt. 11 Gramm. Ach, ja, kein Wunder, dass wir immer so dynamisch und agil wirken. Wussten Sie von dem Kokain? Was Roll trieb, dafür können Sie nicht mich verantwortlich machen. Ich bin ein gesetzestreuer Jurist. Kommissar. Ja, sicher. Röll hat Ihnen 250.000 Euro überwiesen, 3 Tage vor seinem gewaltsamen Tod. Wie lautet Ihre Frage? Warum haben Sie das Geld gekriegt? Es geht Sie zwar nichts an, aber ehe ich mich verdächtig mache, verrate ich es Ihnen. Es handelt sich um ein privates Darlehen. Ich war selber nicht flüssig, hatte aber ein extrem günstiges Angebot vorliegen für eine Eigentumswohnung. Die Anzahlung musste sofort geleistet werden. Sie hätten natürlich keinerlei Probleme, die Summe auch zurückzuzahlen. Der gute Roll meinte, ich müsste mich nicht beeilen. Wo waren Sie eigentlich in der Mordnacht? In meinem bevorzugten Restaurant, dem Hindemitz. Erkundigen Sie sich bei Alphonse, dem Oberkellner. Danke, werde ich tun. Zum Erkennungsdienst müssen Sie in den 2. Stock, Zimmer 254. Wiedersehen, Herr Spandau. Ich heiße Meyer Spandau. Meyer. Moloch City natürlich fortsetzen, Frau Stepanek. Da hängt einiges dran. Verlagsleute, Druckerei, Vertreter, Buchhändler. Nicht zu vergessen diejenigen, die Firmenanteile haben. Frau Öster? Ja, ich besitze Anteile. Macht mich das verdächtig? Nein, nicht direkt. Die Leser verlangen natürlich weitere Romane vom selben Kaliber. Denen ist doch egal, ob auf dem Cover steht von Guido Kaltenbrunn oder nach einer Idee von. Und wer sucht den Nachfolger aus? Das liegt in meiner Verantwortung als Cheflektorin. Und haben sich Autoren auch selber angeboten? Klar doch. So eine Chance will sich kaum einer entgehen lassen. Wie weit war Röll denn mit dem neuen Buch? Sein Entwurf für den neuen Roman schien mir arg kryptisch. Da mussten wir erst noch kräftig nachbessern. Um was geht's denn da? Um eine Geheimloge hochrangiger Juristen, die illegale Absprachen treffen. Mit fingierten Gutachten und allem, was dazugehört. Eine Verschwörungsstory par excellence. Es geht also nicht um einen ermordeten Erfolgsautor? Ach, das Thema hatten wir schon zu oft. Ach, könnten Sie uns noch eine Liste erstellen? Mit den Namen aller Autoren, die sich Ihnen als Moloch-Schreiber angeboten haben, ja? Ja, klar. Ich schicke Ihnen die Namen per Mail. Hören Sie, wenn weiter nichts anliegt, ich würde gern weiterarbeiten. Sie suchen also einen frischen Kandidaten für Moloch City? Was nicht einfach ist. Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass Sie jetzt womöglich einen Todeskandidaten auswählen? Mein Retter, hauchte sie und eine Woge der Erleichterung überspülte ihren üppigen Mädchenkörper. Bitte? Ja, wart ab, es wird noch besser. Ja, nein, ich bin dein Racheengel. Mit Augen, aus denen der Irrsinn funkelte, glitt er bedrohlich auf sie zu. Seine Hände schoben sich näher, seine Finger krallten sich um ihren makellosen Hals. Ein irritiertes Lachen verließ ihre Lippen, er starb. Blut sprühte in schimmernd hellroten Fontänen aus ihrer Nase. Stieg Larsson ist das nicht. Nein. Und politisch heikel ist das genauso wenig. Das ist O-Ton Guido Kaltenbrunn in seinem ersten Band der Reihe Moloch City. Der Titel lautet Mangel an Zuneigung. Ja, jetzt weiß ich, warum jemand die Autoren dieser Reihe killt. Aus Mangel an Zuneigung. Ja, ganz genau. Und ein übersensibler Kritiker ist unser Mörder. Ich habe mal ein bisschen im Netz gestöbert. Ja, da gibt's auch einen Haufen negativer Bewertungen. Hier, warte mal. Da, ein Blog namens Literatur Reißwolf. Da heißt es, die Autoren von Moloch City mögen kommen und gehen, wenn in solcher Rasanz weiter Werke ausgespuckt werden. Wie sorgfältig und dezidiert können die schon gearbeitet sein? Es bleibt ein Triumph der Faust über den Geist. Ein Triumph der Faust über den Geist. Ach, Olli. Was gibt's? Das Handy verzeichnet keine ermittlungsrelevanten Verbindungen. Nur Anrufe von Frau Öztag und von seinen Mandanten. Alle überprüft. Keine verdächtigen oder unterdrückten Nummern. Und am Computer arbeiten die IT-Spezialisten immer noch. Die sollen sich sofort melden, wenn sie Erfolg haben. Man macht ihm mal keine Hoffnung. Ich bin einfach ein größerer Optimist als du. Naja, und hat der Optimist auch eine Idee, wie wir weitermachen sollen? Wir sollten uns darauf konzentrieren, wie alles angefangen hat. Mit Guido Kaltenbrunn. Und mit seinem ersten Kriminalroman hat es angefangen. Kaltenbrunn ist tot. Aber seine Witwe lebt. Bei der war ich damals schon. Ja, aber ohne mich. Und ohne das Phantombild, das nach Maya Spandaus Angaben entstanden ist. Frau Kaltenbrunn? Guten Abend, meine Herren. Hatten wir nicht schon mal das Vergnügen? Ja, guten Abend. Meurer, Kommissar Meurer. Ja, ich habe Sie vor einem halben Jahr bereits einmal vernommen. Kommissar Meurer. Guten Abend, Frau Kaltenbrunn. Mein Name ist Rautenbach, Kommissar Christoph Rautenbach. Was führt Sie hier in mein Atelier? Wir stören hoffentlich nicht. Ich darf doch wohl weiterarbeiten. Machen Sie nur. Oh, hat das Bild einen Titel? Ich nenne es Gemeuchelter Poet. Und es gibt eine reale Vorlage? Verhaften Sie mich, wenn ich mit Ja antworte. Nun, es kommt drauf an. Ich muss Sie enttäuschen. Nein, keine Vorlage. Ich besitze genug Fantasie. Ich kann Dinge visualisieren. Wissen Sie, dass Sie ein markantes Profil haben, Herr Meurer? Danke für den Hinweis. Ich unterbreche mal die muntere Plauderstunde. Frau Kaltenbrunn, wissen Sie, dass Siegfried Röll tot ist? Röll? Wer soll das sein? Röll war nach Peters der dritte Autor für Moloch City. Ach, kommen Sie mir nicht mit dieser verfluchten Serie. Damit bin ich ein für alle Mal fertig und durch und aus und Schluss. Was ist denn vorgefallen? Kaum war mein Mann unter der Erde, ist dieses Weib, diese Öztag hier aufmarschiert. Hat alles auf den Kopf gestellt, wollte den Computer, den Laptop, wollte sämtliche handschriftlichen Unterlagen von Guido. Ich hab sie rausgeworfen. Das hat sie nicht gebremst? Na, sie zog vor Gericht, behauptete Konzept, Personal und alle Entwürfe wären Eigentum ihres Verlages. Und wie ging die Sache aus? Ja, sie hatte die besseren Anwälte und einen Vertrag, den Guido wohl mit ihr geschlossen hatte. Ich musste alles rausrücken. Die Unterlagen Ihres Mannes beinhalteten die brisantes Material über Betrug, Unterschlagung oder sonstige Verbrechen. Irgendetwas, das eine reale Person belasten könnte? Bitte? Naja, dass jemand sich durch eine Veröffentlichung bedroht fühlen müsste. Ach was. Guido schrieb ausschließlich Fiktion. Er war kein investigativer Autor. Alles klar. Vielen Dank. Hast du es beim letzten Mal nicht gefragt? Nein, warum? Dafür gab es keinen Grund. Na, bravo. Siegfried Röll, der aktuelle Autor, wurde ermordet. Und jetzt fragen wir uns... Ob ich ihn umgebracht habe? Absurd. Nein. Ob Ihr Mann tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben ist? Mein Mann hatte einen Herzinfarkt. Sagen Sie. Wollen Sie den Totenschein sehen? Aber ja. Die Akten lagern oben auf dem Dachboden. Vielleicht wäre eine Exhumierung die einfachere Methode, einen Mord auszuschließen. Sind Sie immer so feinfühlig, Herr Kommissar? Tauchen auf, löchern mich mit Fragen über längst vergessenen Kram und haben nun die Chuzpe, meinen toten Mann ausgraben zu wollen. Frau Kaltenbrunn, wir tun nur unseren Job. Tja, wie lange hält man so einen Job aus? Hm. Frau Kaltenbrunn, schauen Sie sich doch dieses Phantombild an. Kennen Sie den Mann? Er sieht aus wie... Ja? Ja, Mein Mann spielte eine Zeit lang Fußball in einer Thekenmannschaft. Der Typ war mit dabei. Kennen Sie seinen Namen? Ja, Namen merke ich mir sehr selten. Um welche Kneipe handelt es sich? Irgendwo in Nippes, glaube ich. Die finden wir. Ist ja kein Problem. Gibst du mir einfach einen aus, dann ist okay. Polizei! Jetzt mach doch keinen Aufstand! Nö, mach ich auch nicht. Wir haben nur eine Frage. Kennen Sie diesen Mann? Nee, kenne ich nicht. Na, schauen Sie sich das Bild mal genau an. Nee, nie gesehen. Wirklich nicht. Okay, danke. Hey, und mal Bier? Darf ich auch mal sehen? Aber sicher. Oh, der sieht ja aus wie Onkel Piet. Aber nee, das ist er doch nicht. Vielen Dank. Ach, mir leid's, Chris. Machen wir Schluss, komm. Mann, Oliver, mit der Einstellung kriegen wir den Fall erst im nächsten Jahr geklärt. Ich denke, du bist wieder voll auf dem Posten. Ja. Komm, die nächste Eckkneipe nehmen wir noch mit und dann lassen wir gut sein für heute. Einverstanden? Nabend. Abend. Was kriegt ihr, einen Kölsch? Nee, leider nicht. Nur eine Auskunft. Bin ich Alexa? Polizei. Schon gut, Jungs. War ein Witz. Kommt Ihnen dieser Mann bekannt vor? Hat in einer Thekenmannschaft mitgespielt. Klar kenne ich den. Ist der Bernd. 100 pro. Nachname? Bausig. Bernd Bausig. Adresse? Keine Ahnung, der kommt doch nicht mehr. Okay. Luisa, kannst du mal was überprüfen? Haben wir. Vielen Dank. Was hat er denn auch mit dir? Das ist nicht Ihr Bier. Sagen Sie ihm, er hat hier noch einen Deckel offen. Und Chris, Erfolg? Ja, wir haben ihn. Bausig Bernd, 49 Jahre. Vorstrafen wegen Einbruch, Diebstahl, Trick, Betrug, Nötigung. Ein Kleinkrimineller? Jo, den heben wir uns aber echt für morgen auf. Sind Sie Frau Bausig? Ja. Ist Ihr Mann zu Hause? Was wollen Sie denn von dem? Polizei, mein Name ist Stepanek und das ist mein Kollege Meurer. Sag mal, Olli, der haut uns ab! Was für mich durch? Los, geh denn her! Moment! Halten Sie den Kollegen nicht auf! Stopp! Halt! Bleiben Sie stehen, Mann! Ich krieg's ja doch! Nein, nicht! Mann, ich will ihn doch nicht! Oh, Scheiße! An dem Abend war Bernie bei Röll und zur Tagesschau wieder zu Hause. Mit dem Geld, das er gekriegt hat, hat er seine Kumpels eingeladen. Die haben hier alle auf dem Sofa und auf dem Boden gesessen und gesoffen und geraucht und Fußball geguckt. Den ganzen Abend. Das können Sie bestätigen. Wer geht denn vor dem Abpfiff nach Hause? Sagen Sie mal, warum kriegte der Bernie denn überhaupt Geld von Röll? Der Bernie hat den Guido kennengelernt. Guido Kaltenbrunn? Ja, in ihrer Stammkneipe, dem Zwitscherstübchen. Da spielen sie Fußball mit der Thekenmannschaft seit x Jahren. Der Guido hat ja Krimis geschrieben. Mhm. Und weil mein Bernie interessante Leute kennt, wollte der Guido Informationen von denen über den Kiez und so. Also für Geld. Und als Kaltenbrunn gestorben war? Da kam ja der andere, Mark. Mark Jan Peters? Ja, und dann der Sigi Röll. Und mit denen hat Bernie ebenfalls Geschäfte gemacht? Klar. Bernie hat seine Freunde angeschleppt und die haben von ihren Tricks und den Dingern, die sie gedreht haben, erzählt. Oh, Entschuldigen Sie bitte, Frau Borsig. Ja? Olli? Ja. Okay, verstehe. Ja. Gut. Ja, bleib da, ich komme zu dir. Und, wo? Ja. Und, Olli, nur die Ruhe, hörst du? Was ist denn nun mit dem Bernie? Der ist doch jetzt entlastet. Schon, aber er ist weggerannt, Frau Borsig. Wenn der Polizei hört, wird er eben nervös. Hat zu viel Ärger gehabt mit denen. Dabei ist er eine Seele von Mensch. Der jobbt sogar beim Hundezüchterverein. Ja. Es tut mir leid, Frau Borsig, aber Ihr Mann hatte einen Unfall. Hallo Luisa. Ich komme gerade von der Exhumierung von Guido Kaltenbrunn. Kein Fremdverschulden, sagt die Pathologie. Der Mann ist eines natürlichen Herzinfarkts gestorben. Die Mordserie begann also erst mit Peters. Was ist los? Was hast du? Olli? Was ist mit ihm? Olli ist tot. Er ist tot? Wieso tot? Er hat sich umgebracht. Mit seiner Dienstwaffe. Was? In seinem Abschiedsbrief gibt er sich die Schuld am Tod von diesem Borsig. Olli, der blöde Hund, der blöde. Das war ein Unfall, Mann, da konnte doch keiner was für. Höchstens Borsig selber. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des Herodes Verlages. Ich möchte Ihnen heute den aktuellen Autor unserer internationalen Erfolgsserie Morlock City vorstellen. Hier ist er, Wolf Burkhardt. Danke, danke Ihnen. Dankeschön. Wolf Burkhardt ist in den einschlägigen Literaturkreisen kein Unbekannter. Bereits sein Debütroman, den er mit 21 Jahren unter dem treffenden Titel verfasste, Keiner kommt an mir vorbei, fand das einhellige Lob der Kritik. Und auch seine Doktorarbeit über serielle Tötungsdelikte in Film und Buch, betrachtet als unterdrückte Wunschprojektion seiner Autoren, wies deutlich auf die Zielvorstellung seiner künftigen herausragenden Werke. Für die Novelle Keine Schuld bleibt ungesühnt erntete er kürzlich den Eduard von Kiesel Ehrenpreis. Und nun konnte ich ihn überzeugen, künftig die unserer Protagonisten von Morlock City zu protokollieren, Wolf Burkhardt. Ich danke Ihnen, Neyla Özdag, für den Vertrauensvorschuss, den Sie in mich investieren. Ich werde mein Bestes geben, damit unsere Serie in der Erfolgsspur bleibt, beziehungsweise sich weiter steigert. Herr Burkhardt, eine Frage. Macht es Ihnen nichts aus, drei verstorbene Autoren zu beerben und deren Morlock City Kosmos weiterspinnen zu müssen, ohne groß eigene Ideen einbringen zu können? Ach, wissen Sie, die meisten der klassischen Autoren, zu denen wir heute aufsehen, sind schon lange von uns gegangen. Wir können uns nur glücklich schätzen, selbst lebendig zu sein und es heutzutage besser machen zu dürfen. Es heißt in Fanforen, auf der Serie laste ein Fluch. Haben Sie keine Angst, als Nächster zu sterben? Wie Sie sehen, da kann ich bloß drüber lachen. Stimmt es, dass die Witwe Kaltenbrunn bis heute geheime Dateien und Texte ihres Mannes zurückhält, in denen der eigentliche Fortgang seiner Geschichte bereits weit im Voraus angelegt wurde? Bitte, Guido Kaltenbrunn, der Erfinder der Serie, ist tot. Andere Autoren haben sein Werk fortgeschrieben und werden das auch in Zukunft tun. Wir sind nicht abhängig von seinen Ideen. Auch jetzt gibt es Schriftsteller mit Genie, Fantasie und auch Stilwillen, die eigene, herausragende Werke zu schaffen imstande sind. Ja, wir sollten wirklich nicht zurückschauen, sondern nach vorne und unserem Autor Wolf Burkhardt eine Chance geben. Bitte. Vielen Dank! Danke. Danke. angemessene Trauerrede vom Chef, oder? Mhm. Bemerkenswert, wie es ihm wieder mal gelungen ist, die niedrige Besoldung und die knappe Personaldecke als eine Art Mitschuld anzuführen. Ändern wird sich trotzdem nichts. Nee, wie denn auch? Ich verstehe Olli immer noch nicht. Früher war er doch nicht so depressiv und düster. Naja, so eine Art Todessehnsucht hatte der schon. Was? Einmal ist er den Dienstwagen gefahren, ich saß daneben. Der ist voll losgebrettert wie ein Formel-1-Pilot und das im Stadtverkehr. Ich dachte, ich komme da nicht mehr lebend raus. Ach. Ja, seit der Zeit habe ich ihn nicht mehr ans Steuer gelassen. Das hast du mir nie erzählt. Ja, ich wollte ihm keinen Ärger machen. Ja, aber vielleicht hätte die interne Psychotante ihm ja helfen können. Ja, vielleicht. Das tut mir ja auch leid, dass ich ihn so hart angegangen bin in den letzten Tagen. Hätte ich gewusst, dass der derart auf der Kippe steht. Lass gut sein, Chris. Die Morde lassen mir keine Ruhe. Ich grübel die ganze Zeit drüber nach, was wohl das verbindende Element ist. Du denkst, es ist die Moloch-City-Serie? Ja. Und Nela Öztag. Sie hatte mit jedem der drei toten Autoren zu tun. Alle Fäden laufen bei ihr zusammen. Sie hat keinen Grund, ihre Erfolgsautoren umzubringen. Wieso? Weißt du mehr als ich? Na, aber sicher. Ich habe nämlich endlich alle Unterlagen aus Rolls Arbeitszimmer gesichtet. Ja, darum habe ich dich nicht beneidet. Ja. Unter anderem habe ich unzählige Literaturzeitschriften quer gelesen. Und dabei ist mir eine Kurzgeschichte unter die Augen gekommen. Äußerst originell. Ja, allerdings ist es keine Mordgeschichte. Und die hat mit unserem Fall zu tun? Der Titel lautet Die Rache des unzufriedenen Lesers. Aha. Ja und? Ja, pass auf. Ein Leser überfällt einen Schriftsteller in dessen Wohnung. Mhm. Er betäubt ihn, fesselt und knebelt ihn. Und dann setzt er ihn vor den Computer. Was ist mit den Fingern? Nein, die Finger lässt er dran. Oh. Also, der Autor sitzt also vor seinem Computer und der Leser ruft die Geschichte auf, mit der er unzufrieden war. Und jetzt löscht er diese Story. Wort für Wort vor den Augen des hilflosen Autors aus dessen Archiv. Unwiederbringlich weg. Als eine Art ultimative Kritik. Aha. Wenn man eine Parallele zum Fall Röll zieht, dann ist es also nicht wichtig, was in seinem Computer gelöscht wurde. Es geht vielmehr darum, dass seine Texte vernichtet wurden. Und zusätzlich, damit er nicht mehr schreiben kann, knipst der Mörder ihm alle Finger ab. Wie eine berufliche Hinrichtung. Ja, bei Peters und Röll wurde eine reale Hinrichtung draus. Die Geschichte wurde veröffentlicht lange bevor der erste Mord geschah. Und so ein Täter kann sie durchaus als Inspiration gedient haben. Ja, es sei denn... Wie heißt denn der Autor? Und gleich... Ich habe die Öztag doch um eine Liste gebeten. Mit den Namen der Autoren, die sich angeboten haben als potenzielle Nachfolger von Roll. Und der Autor dieser Story, der steht auf der Liste. Wolf Burkhardt. Wolf Burkhardt? Ja. Tatsache? Jetzt sag bloß, du kennst den. Chris, oh, lange nicht gesehen. Komm rein, ja? Du siehst gut aus. Du boxst noch immer, was? Damit kommst du nicht durch, Wolf. Frau Öztag hat mich unter ihren Lieblingskandidaten dauernd übersehen. Aber jetzt hat's geklappt. Du kannst mir gratulieren. Heißt das, du hättest weiter einen Krimi-Autor nach dem anderen umgebracht, bis endlich du den Job bei Moloch City bekommen hättest? Weißt du, man muss sich ein Ziel setzen im Leben. Und dieses Ziel konsequent verfolgen. Ohne Rücksicht auf Verluste? Der Erfolg gibt mir recht. Setz dich doch. Du bist immer noch derselbe Arsch wie früher. Kann ich dir was anbieten? Auf die alten Zeiten? Ich bin nicht zum Vergnügen hier. Beruflich, was? Aha. Da kannst du von ausgehen. Ja, ich wäre auch beleidigt gewesen, wenn du mich genauso übersehen hättest wie dein Kollege. Hier, bester Single Malt Whisky von den schottischen Highlands. Aus meiner bevorzugten Destillerie Edradour. Komm, trink. Du hast Marc-Jan Peters und Siegfried Röll ermordet, um dir die Stelle des Stammautors von Moloch City zu sichern und groß Karriere zu machen. Materieller Erfolg ist nicht alles. Wichtiger ist mir, ich übernehme eine einschlägige Bestseller-Serie und werde sie zu der hohen literarischen Qualität führen, die sie längst verdient hätte. Wozu es bei den bisherigen Autoren eben nicht gereicht hat. Ich sehe mich als Balzac des 21. Jahrhunderts. Ja, Ich werde Menschen schildern, wie sie realita sind. In ihrer armseligen Beschränktheit, in ihrem kleinbürgerlichen Egoismus. In ihrem illusorischen Ansinnen, bedeutsam sein zu wollen. Wolf, du drehst durch. Nein, ich erobere mir nur den Platz in der Gesellschaft, der mir zusteht. Indem du Unschuldige ermordest? Unschuldige? Jeder von uns lädt doch im Laufe seines Lebens Schuld auf sich. Ich bring dich hinter Gitter. Ich habe nichts zu gestehen. Du bist äußerst umsichtig vorgegangen, das muss ich zugeben. Du hast nirgendwo Spuren hinterlassen. Hast nie telefoniert, das wäre registriert worden. Hast die Opfer vermutlich auf der Straße angesprochen, so von Kollege zu Kollege, könnte ich mir vorstellen. Hast ihnen Honig ums Maul geschmiert, schon haben sie dich nach Hause eingeladen. Du amüsierst mich, Chris. So wie du mich schon damals amüsiert hast. Immer bist du mir hinterhergelaufen. Hörtest auf meine Worte, meine Vorschläge, befolgtest meinen Rat. Nein. Doch, du warst mein Maskottchen. Folgsam, aber feige. Nein, so war es nicht. Erinnerst du dich an die Rache des unzufriedenen Lesers? Ach, diese alte kleine Fingerübung. Damit willst du mich festnageln? Keine Staatsanwaltschaft der Welt wirst du damit überzeugen können, Anklage zu erheben. Nichts hast du gegen mich in der Hand. Keine Beweise, keine Indizien, keine Zeugen. Und deine Trophäen, die du mitgenommen hast, die abgeschnittenen Finger? Wo sind die? In Kunstharz gegossen in deinem Safe? Das würde zu dir passen. Die findest du nie. Ich werde dich in eine Zelle stecken und weichkochen. Das will ich an deiner Stelle nicht tun, Chris. Willst du mir drohen? Es gibt eine Verbindung zwischen uns. Uns verbindet absolut nichts mehr. Vorsicht. Ich könnte dich beschuldigen. Beschuldigen für was? Ja, du hast einen Mord begangen. Vergessen oder verdrängt oder ausgeblendet. Das habe ich nie vergessen können. Es kann dir doch nicht gleichgültig sein, wenn diese Geschichte wieder aufgerollt wird. Du riskierst das Berufliche aus, ja? Stigmatisierung, soziale Isolation. Es gibt Nächte, da träume ich immer noch davon. Wie ich im Düstern hinter eurem Haus stehe und die Tür verbarrikadiere, damit er nicht raus kann. Wie es knackt und lodert. Wie die Flammen durch die Fensterscheiben brechen. Ich wache auf und habe das Gefühl, ich ersticke. Und dann seine Schreie. Mein Gott, wie hat dein Vater geschrien? Möchtest du nicht auch was trinken, Chris? Du, es war deine Idee. Und ich habe auch das Feuer gelegt, ja, und die Vordertür abgeschlossen. Aber ich musste was unternehmen gegen ihn, erwachsene Entscheidungen treffen. Ich war noch ein Kind. Wir waren beide Kinder. Ja, du glaubst, weil du zur Polizei gegangen bist, tilgt das deine Schuld von damals, ja? Ich war damals für die Presse der Junge, der vergeblich versucht hat, seinen Vater zu retten. Ja, du kannst vor der Vergangenheit nicht davonlaufen, du feiger Hund. Ich bin kein feiger Hund, du. Ja, lass das doch, ja. Wie wär's? Hey, wollen wir die Sache ausfeiten? Was meinst du? Wenn du mich schlägst, vergesse ich alles, was ich dir unterstellt habe. Wenn ich gewinne, dann gestehst du. Du willst dich mit mir messen. Du! Ja, in einem fairen Kampf. Mit mir? Du spielst nicht in meiner Liga, Chris. Überhaupt nicht. Die Faust wird niemals über den Geist siegen. Du, Tanner Ikschimanski, erinnerst du dich? Ja. Los, ja, los, wehr dich. Los, ja, komm, ja, wehr dich. Ich weiß, du magst es nicht. Ich weiß, komm, los, wehr dich. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Hörst du mich? Was ist hier? Du hast 3 gebrochene Rippen und Verletzung im Gesicht. Der Ärzte meinen, du müsstest dich ordentlich geprügelt haben. Dazu kommen noch Brandwunden, aber du hast sowas von Glück gehabt, Chris. Du wirst es überleben. Laut Feuerwehr sind brennende Holzscheiter aus dem Kamin auf dem Teppich gelandet. Die Flammen haben auf das ganze Haus übergegriffen. Es ist alles niedergebrannt. Wasser. Ja, hier. Kannst du dazu was sagen, Chris? Was ist mit Wolf? Wolf Burkhardt ist tot. Erschlagen von einem Deckenbalken. Was ist passiert, Chris? Erzähl. Gewonnen. Ich habe gewonnen. Der Triumph der Faust über den Geist. Bestsellerkiller von Georg K. Beres. Die Rollen und ihre Darsteller: Luisa Stepanek, Janina Sachau, Chris Rautenbach, Volker Nieder-Fahrenhorst, Oliver Meurer, Thomas Anzenhofer, Tim, Björn Jung, Maya Spandau, Robert Dölle, Wolf Burkhardt, Bernd Kuschmann, Nela Özdag, Tanja Haller, Frau Kaltenbrunn, Nina Danzeisen. In weiteren Rollen Jonas Beck, Penelope Frego, Hüseyin Michael Tschirpici, Dagmar Sachse, Name Alay, Stefan Weigelin, Liljom Lewald und David Formweg. Technische Realisation Matthias Fischenich und Sebastian Nohl. Regieassistenz Peter Simon. Regie Thomas Werner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Thomas Leutzbach.